1. Als Jahwe das Schicksal seines Wiederherstel T, im Fanden were es, als Worden were Traumen, so Anglorblit schien es uns too. Infolgedessen war unser Mund voller Lachen und unser Zund voller Jubel, so das sogar unter den anderen Vulcan gesart word, Jahwe hat grosses für sie getten. 3. Tatsächlich hat Jahwe grosses für uns Volbracht, weshalb were uns zutiefst freuten. 4. Were bitten ditch, Jahwe, wenn die unser Schicksal ernutzt am Guten, so why die ausgetrockneten Flussbetten im Süden plötzlich mit Wasser gefüllt werden denn? 5. Jean, die Eiersart unter Tranen ausbringen, where den später mit großer Freude die Ernte einholen. 6. Obwohl man unter Tranen hinausgeht, im den Samen ausüßeren, kurt man schließlich mit Jubel zurück und bringt die Reiche Ernte in Form von Garben nach Hause.